Dienstag, 21. Juni 1791, gegen 8 Uhr morgens. Ludwig XVI., König von Frankreich, sitzt mit Frau, Sohn und Tochter, Madame Elisabeth, seiner Schwester, und der Erzieherin der Kinder, Madame de Tourzel, in einer komfortablen Reisekutsche unterwegs nach Chalon-sur-Marne und hat soeben seine Erklärung an alle Franzosen hier im kleinsten Kreis vorgelesen. Der König zieht seine Taschenuhr und sieht nach der Zeit. Es ist 8. Lafayette fühlt sich gar nicht wohl in seiner Haut. Habe er gesagt, schreibt Madame de Tourzel. In Paris läuten die Glocken Sturm. Um 7 hat der Kammerdiener des Königs dessen Schlafzimmer und Bett leer vorgefunden. Wie ein Lauffeuer geht die Nachricht durch die Stadt. Der König ist geflohen. Lafayette ist einer der Ersten, die es erfahren. Nicht der Einzige, der sich gar nicht wohl fühlt in seiner Haut. Um 8 Uhr sitzt er schon zusammen mit Bürgermeister Bailly und dem Präsidenten der Nationalversammlung, General Beauharnais. Erster Ehemann der späteren Kaiserin Josephine Bonaparte. Lafayette und Bailly haben Grund genug, sich in ihrer Situation Sorgen zu machen. Mit Kopf und Leben haben sie sich für das Bleiben des Königs verbürgt. Ihre Sorglosigkeit dabei ist bewundernswert. Lafayette, Befehlshaber der Nationalgarde, trägt von Amts wegen die Verantwortung für die sichere Bewachung der königlichen Residenz in den Tuilerien. Doch der edle Kavalier hält Marie-Antoinette für ihre außerehelichen Eskapaden treuherzig eine versteckte Nebentür des Gebäudes offen. Die auch von allen, abgesehen vom König, zur Flucht benutzt wird. Und Lafayette sich als Komplize verdächtig macht, wenn die Sache mit der Tür herauskommt. Davon wissen Gott sei Dank nur wenige ihm treu ergebene Vertraute. Bailly ist in einer viel peinlicheren Lage. Eine Kammerdienerin der Marie-Antoinette hat dem Bürgermeister der Stadt im Vertrauen persönlich mitgeteilt, dass die Königin systematisch und offenbar erkennbar Vorbereitungen zu einer größeren Reise treffe. Doch Bailly ergreift auf die Mitteilung hin nicht etwa Vorsichtsmaßnahmen, sondern die Gelegenheit der hohen Dame zu diensten und in ihrer Gunst zu sein und erzählt der Königin, was ihm von wem hinterbracht worden sei. Mit der Verschwiegenheit dieser Person kann er jetzt schwerlich rechnen. Und wäre damit der Beihilfe zur Flucht überführt. Zur Flucht des Königs. Unerwartet kommt sie keineswegs. Man hatte im vergangenen Jahr ein derartiges Komplott entdeckt und Gerüchte über Fluchtpläne des Königs ließen nicht nach, sondern mehrten sich mit der Zeit. Die Gerüchte verdichteten sich Anfang Juni so sehr, dass Lafayette sich gezwungen sieht, zum König zu gehen und die Gewissensfrage zu stellen, ob seine Majestät vielleicht Fluchtabsichten hege. Antwort: Nein. Ganz schlicht und offenherzig, wie es Ludwigs Art ist, einfach überzeugend. Lafayette, der König, denkt nicht im Traum daran. Woran der König in Wirklichkeit denkt, weiß keiner und wird nie zu erfahren sein. Er täuscht einen jeden und enttäuscht alle zusammen. Die Revolution allerdings müsste ihm für sein Verhalten sehr dankbar sein. Es ist wie immer bei diesem 16. Louis, der als Schwächling und Unglaubwürdiger dasteht, der nur laviert und der Königin nachgibt und vergessen macht, was er konkret durch sein Verhalten hervorgebracht hat. Fest steht, die Frage der Flucht beschäftigt ihn seit der denkwürdigen Nacht vom 5. auf den 6. Oktober, als die Frauen von Paris ihn aus Versailles in die Stadt zurückholen kommen. Da sind die Wagen schon insgeheim zur Abfahrt bereitgestellt. Der König braucht nur die Entscheidung zu treffen und über die denkt er so lange nach, bis es zu spät ist. Stundenlang soll er auf und ab gegangen sein und wiederholt vor sich hingesagt haben: Ein flüchtiger König. Eine Legende vielleicht. Oder seine gern zitierte Scheinheiligkeit. Doch fest steht, damals, Oktober 89, hat er seine Zustimmung zu einer Flucht nicht gegeben. Im Dezember 90, zu dem Fluchtplan seiner Frau und ihrer österreichischen Clique, gibt er sie. Seine Stärke ist, was wie Schwäche scheint. Er zögert den Lauf der Dinge so lange hinaus, wie es irgend geht. Und indem er verschleppt, erhält er der Revolution in ihrem Gang eine gewisse Stabilität. Die ihm eigene passive Rolle hält er mit königlicher Gelassenheit durch, gleich welche Figur er macht. Das ist seine Art. Stil Louis XVI. Typisches Beispiel, die Flucht nach Varennes. Oder der König gibt den Anstoß zum Sturz der Monarchie. Ausgeheckt hat den Fluchtplan ein ganz kleiner Kreis engster Vertrauter der Königin. Nur 7 Personen sind eingeweiht in die Sache, bevor es soweit ist. General de Bouillet, Gouverneur von Lothringen und Oberbefehlshaber der Truppen dort, hat Ludwig XVI. Wiederholt schon den Vorschlag gemacht, Paris zu verlassen und zu ihm in den Schutz der Armee zu kommen, um vom Nordosten her als siegreicher König sein Land wieder ganz in Besitz zu nehmen. Dabei sollte Marie-Antoinettes Bruder Leopold militärische Hilfe leisten und stellte an der französischen Grenze zu den österreichischen Niederlanden Truppen bereit. Frankreich verlassen und sich in den Herrschaftsbereich Österreichs zurückzuziehen, ist Wunsch und heimliches Ziel der Königin. In diesem Punkt ist Ludwig eisern geblieben und hat unablässig betont, nicht einen Schritt würde er je über Frankreichs Grenze setzen. Das wäre ja Flucht. Ludwig ist König von Frankreich. Und Navarra, genau gesagt. War es. Per Dekret hat ihm die Nationalversammlung dreist sein Reich abgesprochen und stattdessen zum König der Franzosen erklärt.